letztes Licht. Man muss sich Gesangsaufnahmen schon recht intensiv vorstellen. Und auch wenn ich das natürlich zu Hause alles als Demo so ganz gemütlich auf der Couch immer vorbereite, ist es dann nochmal was komplett anderes, die einzelnen Tracks und Stimmen im Studio einzusingen. Und ja, in einer unserer ganz langen Gesangssessions, wo wir schon ganz viele Chöre und Stimmen und Harmoniesachen aufgenommen haben, dachten wir, ach, eines geht noch, und haben dann am Abend zur späten Stunde ganz stimmungsvoll das letzte Licht versucht, weil ich eigentlich dachte, dass das ja kein Problem sein sollte. Und ja, es hat sich dann leider ein bisschen anders herausgestellt. Irgendwie, ja, ging das gar nicht so, wie ich mir das vorgestellt hatte. Und ja, also irgendwie kam ich so gar nicht in die Stimmung und die Atmosphäre rein. Und ich verzweifelte. Und der Herr Krieschon hat natürlich tapfer die Stellung gehalten und ja, blieb noch ganz entspannt und ruhig, was mir dann auch sehr gut getan hat. Und ja, als ich schon so relativ nah am Ende meiner Kräfte war und kurz vorm Aufgeben, zumindest für diesen Abend natürlich, hatte ich dann irgendwie so den Gedanken so, als ich mir den Text nochmal angeschaut habe, Kafka. Ich weiß, es macht überhaupt keinen Sinn und es passt eigentlich auch gar nicht wirklich, aber das hat mich dann so als Gedanke so beflügelt und auch gleichzeitig so entzückt, dass ich plötzlich einen Anhaltspunkt hatte und ab dem Moment ging es bergauf. Und ich muss sagen, auch wenn es ein paar Anfangsschwierigkeiten gab, ist es jetzt wirklich, vor allem die Strophen, sind wirklich ja, eine meiner Lieblingsteile des ganzen Albums. Ja, es war wirklich merkbar, dass man am Ende von so einer Gesangssession, die dann den ganzen Tag vorwiegend halt mit Singen zu tun hat, sich ein bisschen Erschöpfung bereit machte. Und dann der auch ausgesprochene Gedanke in Form des Wortes Kafka eine ganz seltsame neue Energie und fast Magie freisetzte, die am Ende den Gesang in einer ganz anderen Form aufs Band gebracht hat. Besonders gerne an diesem Lied mag ich die Orchesterparts, die hier, finde ich, besonders bezaubernd gelungen sind und die Krieschon für uns gemacht hat. Es hat sich auch ein bisschen angeboten, zumal ja auch im Text vorkommt, das Orchester spielt ein letztes Mal. Und ja, da dachten wir, das Orchester könnte nicht schaden. Und es hat dann ja im sehr schönen Zwischenstück, das ich sehr gerne mag, dann nochmal einen besonderen Auftritt, aber es stimmt sich auch schon im Intro ein, was, ja, ich mag Intros sehr gerne und auch Zwischenteile und deshalb hat das, ja, durchaus mein Herz erwärmt.